A one, a two, a three, a four, sugar, sugar, baby, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby, baby. Side and flip to me. Sugar, sugar, baby, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby, baby. Dann bleib ich bei dir. Kenn Susie und Marlene, kenn die Mary und die Jane. Auch Diana ist bezaubernd und nett. Und das eine ist mir klar, ich käm dauernd in Gefahr, wenn ich dich nicht hätte, Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby, Baby. Oh, oh, Sugar Sugar Baby, Baby. A side of lieb zu mir. Sugar Sugar Baby, Baby. Oh, oh, Sugar Sugar Baby, Baby. Dann bleib ich bei dir. Du hast Charme und du hast Schick, und dein Lächeln und dein Blick rauben schon am ersten Tag mir die Ruhe. Wenn ich dich bekommen kann, schau ich keine andere an, denn so bist nur du, Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby, Baby. Oh, oh, Sugar Sugar Baby, Baby. A side of cleave to me. Sugar Sugar Baby, Baby. Oh, oh, Sugar Sugar Baby, Baby. Dann bleib ich bei dir. Oh, oh, sugar, sugar, baby, baby. A side of lip to me. Sugar, sugar, baby, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby, baby. Dann bleib ich bei dir. Dann bleib ich bei dir. Sugar, baby.